Zum 64. Jahrestag des Sieges im Großen Vaterländischen Befreiungskrieg und zur Gratulation zum gelungenen Testschuss der interkontinentalen ballistischen Rakete vom Typ Hwasong-14 richtete jüngst der ugandische Verband der Landwirtschaftsbetriebe und der landwirtschaftlichen Werktätigen an den Verband der Werktätigen der Landwirtschaft Koreas einen Brief. Im Brief erwies die Organisation ihre Hochachtung vor dem stets siegreichen eisernen Heerführer Kim Il-sung, der den Mythos der Stärke der USA-Imperialisten zerbrach, und dem Genossen Kim Jong-il, der unter dem Banner von Sun Gun den Sozialismus und die souveränen Rechte der Nation verteidigte. Und sie sandte ihre herzlichen Grüße an den Genossen Kim Jong-un, der die DVRK zur Atommacht und zum Land, das die Erdsatelliten bauen und starten kann und die ballistische Rakete vom strategischen U-Boot besitzt, entwickelte und den Testschuss der interkontinentalen ballistischen Rakete vom Typ Hwasong-14 zum Erfolg führte.